hören Sie jetzt im Schneckenradio. Anmerkungen zum Weltgeschehen. Es läuft. Läuft schon die ganze Zeit, oder was? Nein, jetzt läuft's. Herzlich willkommen zu unserem wievielten Podcast? Wir haben den letzten nicht veröffentlicht. Warum also, eigentlich nicht? Weil wir anfangs gelabert haben? Ja. Nee, das war, weil das Podcastgerät auf dem Tisch stand. Und das war blöd. Ja, weil irgendwie konnte man gar nicht hören und dich konnte man auch nicht gut hören. Und dann habe ich das gesagt, dann reicht es, eine grausame Folge zu haben, wo wir draußen gewesen sind und der Wind immer ins Mikrofon pustet. Da brauchen wir keine Folge online zu haben. Das stimmt. Wo man nur den Tisch hört und sonst niemanden. Und wir haben auch irgendwann nicht mehr gelabert. Also wir haben spontan entschlossen, nach Ibbenbüren, glaube ich, irgendwie zu fahren. Nee, das war nicht spontan. Da bin ich auch extra früh nach Hause gekommen. Es war gutes Wetter. Ach, sind wir aber schnell weggefahren. Und dann haben wir auch keinen Abschluss gehabt. Das heißt, es ist die 10. Irgendeine Folge der Anmerkungen. Herzlichen Glückwunsch. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Persönliche Raumzeit, es ist Sommer. Sommer. Der erste Tag des Sommers. Es ist Juni zumindest. Es ist Juni und es ist schon Sommer. Juni, ja. Das überrascht ein bisschen. Der 26. Juni, ganz wichtig. 26, weil wir sind jetzt 2 Jahre zusammen. Genau. Und Tatjana freut sich seit 2 Wochen. Und da sind nur 2 Jahre. Man weiß ja nie. Man hätte es auch nicht erleben können. Vor Freude. So, und deswegen wollten wir heute groß essen gehen. Und gucken gerade, wo wir Pizza bestellen können. Ja, genau. Das können wir mal gucken. Unser bevorzugter Pizzalieferant hat heute Ruhetag. Es ist ein Dienstag. Die Sau. Am Dienstag haben wir Ruhetag. So eine Frechheit. Der von unten drunter, wie das meiste von unten drunter, gefällt uns nicht? Nee. Wieso? Das ist das meiste. Also Grunz ist schon okay. Der Bäcker gefällt uns auch. Was? Grunz ist schon okay. Ja. Ich war gestern beim Krönchen essen mit der Leber. Ja. Es war ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Es war ausgezeichnet. Irgendwas gibt es hier aber. Ich habe ja auf meinem tollen Smartphone, wir können ja auch Technik durchackern, auch ein bisschen. Mein tolles Alcatel-Smartphone kann ja auch irgendwie mir sagen, was es hier in der Ecke zu essen gibt. Was willst du denn essen? Willst du Pizza oder willst du... Also zu essen gibt es genug. Du musst ja sagen, was du willst. Oder ob du rausgehen willst. Was bestellbar ist. Ja, der ist das schon... Das war's nicht. Was ist denn das? Places ist es, glaube ich. Places, Restaurants. Muss ich dem noch sagen? Es gibt Pizza Boy. Was ist mit Pizza Boy? Kenne ich nicht. Hatten wir noch nicht. Das ist so... Ich glaube, das ist ein bisschen teurer. Aber die liefern... Ich denke, glaube alles Mögliche. Ich meine, ich würde da sogar schon mal essen, aber. Pizza Portugal für 7,50 Euro. So heißt die Pizza, oder? Ja, Pizza England, Pizza Portugal, Pizza Greece. Warum in Portugal dabei? Ich dachte, die nehmen alle, die rausgeflogen sind. Also die haben EM-Pizzen. Ja, Pizza France, Pizza Italy. Pizza Spain. Schnitzel Germany. Schnitzel Netherland. Mit Brokkoli und Sauce Hollandaise. Ja. Ja, großartig. Nachdem ich letzte Woche. Nee, wer weiß denn? Quatsch, das war ich letzte Woche. Als wir in Böhren waren. Ich die Pizza mit Hollandaise ausschlagen musste, weil ich die Vorstellung einfach so ekelhaft war. Restaurant Prigno, thailändische Küche, hier in der Ecke. Ja, das ist doch der hier in der Roststraße. Ach, aber den kennen wir. Ich glaube, die liefern nicht, muss man selber abholen. Ja, Mittagstisch, Kronos Café, 3 Erfahrungsberichte. Aber Mittagstisch. Muss ja im Kronos Café, da kann man auch nicht liefern, muss man erst selber hingehen. Gezellig Familiencafé, ideaal voor gasten uit het naburige luxe hotel die liever niet te veel betalen aan de veel te dure hotelbar. Die lässt dann über, der Holländer lässt dann über das Hotel unten. Was ist das, ne? Die Hotelbar ist zu teuer. Anni meinte, sieht total schäbig aus. Ich finde gar nicht, dass es so schäbig aussieht. Das Hotel? Ja. Nö, das sieht eigentlich ganz gut aus, finde ich. Ja, finde ich auch. Jetzt von unserem Balkon aus nicht, aber von unten. Sieht gut aus. Ja, ist auch die Rückseite. Ja, bei Anni sieht aber auch alles schäbig aus. Und er lobt den sicheren Spaziergang zurück ins Hotel. Das ja, es ist ungefährlich, das muss man sagen. Das ist eine Tat hier in Derndorf. Da passiert nicht viel. Passiert nicht viel. Ne. Also, es steht wieder eigentlich schon auf meiner Facebook-Seite, das hörte ja. Das Beste in diesem Stadtteil, da ist aber jemand sehr begeistert. Von was? Von Kronz? Sehr nettes Personal. Ja, den hat er drinnen nicht erlebt. Nämlich die Besitzerin von dem Laden, die ist etwas forsch, sagen wir mal so. Lebendig. Ja, Entschuldigung, ja, temperamentvoll. Temperamentvoll, genau. Und wenn man ihr eigentlich passt, dann wird man schon mal einfach nur mal zurechtgestutzt. So. Pasta Basta. Jemand namens Alexander Wolf war hier überall schon, findet es alle irgendwie. Basta Basta meiner Mutter, das war nicht gut. Unser Stammitaliener, Top-Pizza, Top-Pasta, Top-Pasta. Gute Preise und schnelle Bedienung. Naja. Wir waren nicht so. Es war so. Nee, es war so hoch und zu teuer. Und zu teuer. Trattoria Las Castañas. Ist sehr teuer, liefert nicht. Muss man hingehen. Meine Schwester ist aber hingegangen früher. Das ist da, wo der immer voll ist, da drüben. Wo man draußen nicht sitzen kann, aber man die Türen aufmachen. Mit der Samtschnur vor der Tür. Sind ein bisschen sprachfaul, die Kritiköre. Ja, die sind halt vorgestopft. Ja, die letzten Jahre waren wir immer bei Spaceburger. Aber letztes Mal war das so doof, so unfreundlich. Zweimal war es nicht schön. Zweimal war es nicht schön? Einmal kamen die Potato. Stimmt, nachdem wir unser Essen schon aufgegessen haben. Stimmt. Ja, ja, das war etwas ungünstig. Aber man keine Lust mehr drauf hatten. Ohne, wir waren auch eigentlich satt. Ne? Ja, ja, klar. Ohne Ketchup, ohne Mayo, gar nichts. Ohne Entschuldigung auch. Ja, einfach so hingestellt. Zack, bumm. Na, danke auch. Beim zweiten Mal war es irgendwie was Ähnliches. Ich weiß nicht, was da war. Nee, das war aber einmal war das total lecker, das Essen. Beim allerersten Mal. Genau, und dann waren wir einmal hier in Derndorf. Wir waren viermal da, oder? Viermal da? Wir waren zweimal draußen, glaube ich. Echt? Ich meine, wir waren einmal hier in Derndorf dann anschließend, wo das, das war vor Weihnachten, das war auch nicht schlecht vor Weihnachten. Wir waren, glaube ich, die Einzigen, die wollten das raushaben, weil die Feierabend machen wollten. Es war entweder 23. oder so. Ja. Und einmal waren wir in der Altstadt und da war das so komisch. Da waren die auch so, also ich war nicht unfreundlich, aber die haben sich einfach nicht um uns gekümmert, obwohl wir die einzigen Gäste waren. Ich glaube, unser Problem ist, dass wir immer direkt zur Öffnungszeit oder irgendwie kurz vor Feierabend hingehen. Ja, das muss aber trotzdem muss das laufen. Also ja, stimmt schon. Schwan hat nur 2 von 5 Punkten gekriegt. Das Weil Schwan ist auch nicht gut. Unterstützen. Fand ich auch nicht so prickelnd. Ist also publikumsabhängig. Ja. Hotels. Hier werden noch sehr viele Hotels. Tannenbaum hat 7. Ja, Tannenbaum, weil wir müssen da hingehen. Also Alexander Volk gibt 6 Punkte. 5. Von? 5. Wer ist dieser Mensch? Weiß nicht, der hat hier überall schon mal alles ausprobiert. Der hat zu Hause, er kocht zu Hause einfach nicht. Nee. Restaurantkneipe mit raffinierter und stets wechselnder Karte, vor allem Pasta und deutsche Klassiker. Goethe oder sowas. Man kriegt. Sehr freundliche Bedienung, die auch gerne die Karte erklärt oder auf das Tagesmenü hinweist. Schneller Service und sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Komme gerne wieder. Da ist deine Schwester auch gerne hingegangen, ne? Ja, die saßen aber auch immer draußen. Ja, das finde ich ja eher auf den Partybänken so. Ja, aber ich fand es nicht so schlimm. Wieso kann ich mich wieder nicht anmelden? Ist das für ein Quatsch? Weil Weight Watchers. Ja, ich bin ein bekennender Weight Watcher-Anhänger. Irgendwie bestimmt was mit meinem Passwort. Bestimmt was da in dir nicht. Was machen wir denn jetzt? Wir bestellen. Wir bestellen, aber die Frage ist jetzt wo? Nicht unten. Nee, da möchte ich echt ungern bestellen. Pizza Fonde. Die waren jetzt aber auch nicht so spannend, hast du gesagt? Ich glaube, die sind auch nicht gut. Sie bieten Currywurst an. Das ist für einen Pizzaservice schon, glaube ich, weiß ich nicht. Ein K.O.-Kriterium. Ganz ein Fußball-Fan-Paket mit einem 6er-Pack Königspilze. Super. Ole, ole. Salat-Klassiker. Haben wir noch mehr? Ja, nee. Nee, ich glaube, ich habe alles weggeschmissen. Es ist jetzt auch nichts. Es ist wirklich nichts Ansprechendes. Die einzig Guten sind da hinten, im Papierplatz, und die haben zu. Aber keine Karten mehr, kann doch nicht sein. Soll ich mal gucken gehen? Warte, aber ich kenne einen Laden, der ist so ähnlich wie der am Spichernplatz, aber der ist da weiter hinten beim Krankenhaus, bei dem Marienhospital. Ich weiß nicht, ob die liefern. Surf doch mal. Ich weiß nicht, wie ist die Straße dort drüben, Düsseldorf. Was ist denn so schlimm daran, dass ich mich darüber freue, dass wir jetzt 2 Jahre zusammen sind? Ich verstehe das immer noch. Bist du im Nörgelmodus? Ja. Marienhospital. So, da ist es direkt hier in der Ecke. Ist ja, was heißt es? Ach, du weißt noch nicht mal, wie es heißt. Ich weiß nicht, wie der Laden heißt. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Wer sehen wir es ja dann. Sei gebildet. Wofür haben wir Street View? Kompatsch. Nein, nein. Bäckerei? Nein, die meine ich doch gar nicht. Hier. Da hat doch keiner. Das ist für eine Straße. Sternstraße. 52. Oh, jetzt habe ich das verraten. Du hast über das Kronz gelästert, das kannst du auch jetzt nicht dich schämen, dass du eine Adresse sagst. Ich habe dich drüber gelästert. Das nutzt ja nichts, wenn du es da eingibst. Gibt es doch bei Google rein. Pizzeria Sternstraße Düsseldorf. Sternstraße Düsseldorf. Nudelhaus Nero. Ist die große Preisfrage. Liefern die auch? Ich glaube, die liefern auch. Sehr gut. Willst du Bier? Nein. Oh. Viel zu spät. Nur 90 Minuten die Lieferdauer. Salat matschig und die Butter geschmolzen. Dann können wir nochmal bestellen. Also, sollen wir da bestellen? Bestellen? Bei Salatenmann schick? Nein, aber sonst war, also ich war auch schon mal in dem Laden, das war eigentlich sehr lecker alles, also ich fand es gut. Ja, dann. Hast du ein Telefon? Ja, ich glaube, das ist im Schlafzimmer. Dann nehmen wir doch einfach das Handy. Hast du mal die Telefonnummer? Achso, ja, gewiss. Ich kann mich hier nicht einloggen, komisch. Da. Da ist auch eine schöne Angabe. Null, zwei, eins, eins, ja, drei, sechs, eins, acht, zwei, acht, acht, null. Drei, sechs, eins, acht, zwei, acht, acht, null. Genau. Drei, sechs, eins, acht. Drei, sechs, eins, acht, zwei, acht, acht, null. Genau. Und Hawaii. Wie möchtest du haben? Hawaii. Zwei Hawaii. Eine große. Immer. Immer. Die haben kein Telefon. Da geht keiner ran. Die haben es ins Schlafzimmer gelegt. Kenn ich. Wir rufen nicht Galaktika. Ich will heute verhungern. Ich sehe schon. Da geht wirklich keiner ran. Hast du die richtige Telefonnummer? Hm? Keiner da. Tja. Vielleicht haben die heute auch Ruhetag. Sollen wir Chinesen nehmen? Ja. Vielleicht haben die heute auch Ruhetag. Die Chinesen? Ja. Die kennen sowas gar nicht. Welchen willst du denn? Der Umstraße? Eigentlich würde ich ja Pizza annehmen. Ja, eigentlich schon. Ich habe auch wieder Bock auf Pizza. Ja, dann nehme ich dir mal deine. Was macht dein Rechner da? Pizza.de. So. 4. 0, was haben wir hier? 476. 476. Musst du mittlerweile kennen, wo ist doch hier? Dorf. So, Pizza Galaxy. Hm? Nee. Pizza Portobello. Das ist immer so scheiße. Das ist ein Pizzerien, was willst du? Kiosk. Mit C. Was ist denn hier mit David? Ja, das hat fast Pizza la Sicilia. Sicilia. Liefern die? Die haben sehr gute Kritiken. World Pizza Service hat aber auch gute Kritiken. Welche? Die hier, die haben Platz 1. Die haben sogar bessere. Sollen wir da bestellen? Das war doch die, die du doof fandest, die du nicht so spannend fandest. Echt? Ja. Nein, das war Pizza Fonde. Nee. Also nee. Das sind andere. Sollen wir da bestellen? World Pizza Service. Sollen wir denen eine Chance geben? Ja. Vorerfahrungen, ja. Die sind Platz 1. Also da kann man... Kann man viel meckern. Aber ich glaube, das sind eher so diese Lieferanten wie jetzt Telepizza und nicht so die individuellen. Ja, und das heißt? Nix. Bestellen. Da oder woanders? Doch, da. Da. So. Und zwar Pizza Hawaii Spezial. Hähnchenbrust, Filet und Ananas. Das hört sich doch prima an. Für 12,80 Euro oder für 6,70 Euro? Für 6,70 Euro reicht mir vollkommen. Pizza Kyros haben sie. Bist verrückt, sowas zu essen. Möchtest du extra Zutaten haben? Nein. Ananas für 80 Cent. Hab ich da schon drauf, oder? Ja. Thunfisch scharf? Nein. Ich nehme eine Pizza Gyros. Pizza Gyros und ich hätte gern nochmal ein paar Zwiebelchen. Ein rohes Ei? Nee. Pizza mit rohem Ei, wer macht denn sowas? Eigentlich gibt's da leckere... na, sag schon. Genau die. Scharf? Immer scharf? Ich esse nicht scharf. Pizza scharf? Scharf? Soll ich scharf nehmen? Scharf? Ja. Scharfe Gyros? Ich esse aber nicht keine. Knoblauch? Nein. Eigentlich Tzatziki tut man dabei, aber das gibt es ja nicht. Salami? Nein. Scharf? Zucchini, brauchen wir auch nicht. Habt ihr denn noch so? Heißt denn Zucchini oder Zucchini? Zucchini wahrscheinlich, weil es aus Dingens kommt, Italien. Gibt es ein bisschen das Häagen-Dazs? Fischgericht amerikanisch, Salat, Gezüge, dann. Ich. So. Rau. Tetiana. Mo. In der Rassist. Gasse. 5-9. Ja. Weg. Duisburg. Hinterhof, Etage? Nein. Telefon 0221. Nein. 021. 022. Was die. Oh, ich bin nicht laut. Was war meine Handy gemeint? 178. 1372. Nein. 27. Nein. 13. War doch richtig. 0, 1, 3, 7, 2. Jetzt kriegt jeder meine Handynummer. Es ist 9:03. Tatjana knistert die Chipspackung ins Mikrofon. Flips. Und erfolgreich vermittelt. So. Ich finde es immer so ein bisschen gefährlich, weil ich weiß nie, ob das wirklich angekommen ist bei denen. Deswegen habe ich ja deine E-Mail-Adresse angegeben. Warum? Was soll das bringen? Dass sie sagen, ja, die Bestellung ist gerade da und jetzt schmeißen wir mal einen Ofen an. Ja, und zur Feier des Tages machen wir einen Biercast. Du willst ja nicht? Nee, ich muss auf meine Points achten. Ich auch, ich darf nicht nachlassen. Du darfst nicht weniger essen? Sehr fatal. Ja, essen schon, aber trinken ist doch so wichtig. Ja. Und wir haben ja wie überall überhaupt keine Dosen. Doch, das müsste doch die Annehmer noch eingeschenkt. Wo? Was? Anni hat mir noch einen aus Thailand mitgebracht. Ja, und wo ist er hin? Irgendwo, wo du die ganzen Geschenke aus Thailand hingetan hast. Ich habe doch keine Geschenke mitgetan. Doch, du hast sie ins andere Zimmer gelegt. Oh, tatsächlich. Aber. Darf ich aufmachen? Wolltest du ihn aufmachen? Kannst du ruhig aufmachen. Das ist ja super. Einen Zong. Zong I. World Mr. K. Flaschenöffner. Aus Thailand. Mit einem Hello Kitty Muster. Ja, mit einem Hello Kitty Imitat. Was? Das ist nicht Hello Kitty. Ja, stimmt. Frechheit. Alle Rechte vorbehalten? Ja, natürlich. So. Es ist einfach nur sozusagen ein Bällchenkostüm. Jetzt müssen wir mal testen. Ich würde gerne wissen, wie das funktioniert eigentlich. Was haben die denn für Bierflaschen in Thailand? Kleine. Und wie funktioniert das? Drück mal. Nicht kaputt machen. Ich doch nicht. Aber ist es für einen Kronkorken eigentlich zu groß? Ja, wie sollte das denn funktionieren? Ja, das ist für Flaschen, die es hier gar nicht gibt. Toll. Ist schön, aber immerhin habe ich das. Das heißt, wenn wir jemals nach Thailand fahren sollten, dann kann ich da mit meinem eigenen Flaschenöffner Flaschen aufmachen. Und, ganz großartig, du kannst mit diesem Flaschenöffner Büchsen aufmachen. Also diese, die so zum Ja, dazu musst du wahrscheinlich aber den Hebel eher so auf... Das, was eigentlich beschissen ist, genau, was eigentlich was am schlimmsten ist. Ja, das kann er nicht, weil es ist ja so dick hier. Ja, clever. Also ist eigentlich, ja. Kann ich weiter verschicken. Einer der unnützesten Flaschenöffner, die ich je gesehen habe. Weil Flaschen kann er nicht öffnen. Und Dosen muss man voröffnen. Aber da kann ich, das ist super. Dass sie da nicht drauf gekommen ist, dass das keine Größe ist für einen. Aber ja. Nein, ist toll. Kommt sie bald wieder in Thailand? Kann sie das einlösen? Eintauschen? Made in China. Das ist selbst für die Taiwanesen zu blöd. Zu teuer zu produzieren. Ja. Wahrscheinlich haben die auch gemerkt, dass es bei ihren Flaschen gar nicht funktioniert und verticken das dann an Ausländer. Wahrscheinlich. Ja. Gut. Davon wird mein Bier auch nicht auf. Aus der Heimat. Das ist meine Heimat. Da müsste ich eigentlich mit rollendem R sprechen, kann ich aber gar nicht. Und zur Feier des Tages gibt es ein Traugott Simon Pilsner Original Brauereifüllung. Feinherb hat ein ovales Etikett in einem. Es ist einfach nur wunderschön. Es ist einfach Aufkleber. Nur wunderschön. Mit drei Münzen auf dem Cover. Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Traugott Simon Pilsner wird nach einem alten Rezept unter Verwendung von ausgesuchten Rohstoffen gebraut. Die Originalbrauerei Abfüllung garantiert den besten Geschmack und vollen Genuss. Zutaten, Wasser, Gerste, Malz, Hopfen. Es sagt Traugott Simon, Brau- und Vertriebsgenehmigung. Kalker Hauptstraße aus Köln. Oh, ist ein Kölner Bier. Darf man das hier trinken? Wie geht? Ich hab's getrunken. Mindestens haltbar bis 27.01. bis zu Mikes Geburtstag. So lange kann ich nicht warten. Um 11.04 Uhr. Und hat auch noch so zum Einstanzen, dass man hätte da ein. Man hätte es auch hier einstanzen können. Haben sie aber nicht gemacht. Mach ich mal nachträglich. Ja, also es ist ein Billigbier aus dem Trinkgut. Genau. Ich bin hingegangen, weil es billiger gewesen ist. Habe natürlich die Flaschen, die billiger waren, gar nicht gefunden. Vielleicht waren sie einfach weg. Oder woanders. Ja, in diesem Sinne. Prost. Bier, ne? Wie Bier. Muss man Prost sagen, oder? Ja, es ist halt Bier. Es hat jetzt nicht einen eigenen Charakter, aber. Aber bald gibt es Bier mit ganz vielem eigenen Charakter und nach individuellen Wünschen. Die haben übrigens jeden Samstag auch eine Bierverkostung. Wer? In den Bierladen. Ja, weiß ich. Du warst schon da? Nein. Letzten Samstag oder was? Tatjana möchte mit mir zu meinem Geburtstag in Bier und Biere. Nee. Bier und Bier. Also Englisch geschrieben und dann Deutsch geschrieben. Ja. In Düsseldorf ein Bier-Feinschmecker-Laden. Was guckst du? Du warst doch noch nie da. Bist du schon mal da? Aber wann wollen wir denn hin? An meinem Geburtstag? Das ist aber kein Samstag. Das ist ein Donnerstag. Und dann. Gibt es keine Bierverkostung oder was? Da kannst du dir ein Bier aussuchen, ist mal. Ein einziges. Wie schön. Nicht ein einziges. Du kannst so viel Bier kaufen, wie du willst. Und kann sie vor Ort laufen oder was? Wenn du willst, bestimmt. Oder muss man raus? Ja, im Kiosk darf man ja nicht vor Ort laufen. Ja, wegen der ganzen Penner hier da rumhängen. Die gehen die Straße rüber, ist auch irgendwie blöd. Ja, total bescheuert, oder? Deswegen, glaube ich, hängen die da rum. Das ist eine Kundschaft. Warum lässt du die nicht trinken? Ich wollte immer Krawall machen. Aber wie der Mensch hier schon meinte, dass er sich auf dem Weg von Kronz bis ins Hotel sehr sicher gefühlt hat. Ja, weil er nicht morgens läuft, sondern... wenn die ganzen Penner schon schlafen. Noch nicht da sind. Die sind aber auch morgens da übrigens. Wenn ich zur Arbeit laufe, sind auch einige da. Sind viele da. Wann läufst du denn zur Arbeit? Wenn ich jeden Morgen... Die kommen doch erst um 9 oder so. Quatsch, da sind schon ganz viele schon um 7:30. Sind doch schon einige da. Und kriegen ihr Methadon. oder so. Ja, hier ist eine Methadon-Klinik. Gibt's wissen. die Menschheit, wo ich wohne. Ja. Wo ist die Pizza? Wo bleibt die Pizza? Ich hab Hunger. Wir haben doch gerade erst mal vor 5 Minuten bestellt oder so. Es ist erst 19.13 Uhr. Wir haben vor 10 Minuten bestellt. Das heißt, die E-Mail sollte so langsam da sein. Welche E-Mail? Ich kenne bestimmt eine E-Mail. Meinst du, die können sowas umgehen? Italiener? Ja. Währenddessen kann ich sagen, dass der Pro-Markt in deren Dorf dicht gemacht hat. Ist schon nicht. Nein, der macht dicht. Glaubst du, die machen 2 Wochen lang Ausverkauf? Das kann sein. Naja, ich habe zumindest, also sie haben da ein paar Rausschmeißangebote dann gehabt. Was ja irgendwie Quatsch ist, weil die können ja die ganze Ware auf andere Läden verteilen. Aber ein paar Rausschmeißangebote hatten sie dann doch. Und ich habe mich habe zugeschlagen bei einer Digitalkamera von Canon, der PowerShot SX150IS, die einfach besser ist als meine 5 Jahre alte Fujifilm S5700. Wobei mir auch im Internet gesagt worden ist, dass diese Kamera schlechter ist als ihr eigener Vorgänger. Das ist natürlich schon wieder... Du kaufst auch eine Sinnschaft. Warum? Ich finde die Kamera gut, weil sie ist ja besser als meine und sie hat halt noch Garantie. Aber den Vorgänger gibt es auch schon für wenig Geld. Nein, also sie macht halt gute, durchaus gute Fotos. Also bei den... bei meiner anderen Bridge-Kamera ist ja so, ist es sehr bunt, aber die Fotos von deiner Schwester sahen mir immer mehr nach Foto aus. Nach was? Nach Foto. Also irgendwie sahen die schärfer, keine Ahnung was, Decken und weiß nicht. Und da fand ich meine nicht so gut. Irgendwie und nah ran Zoom war dann auch schon nicht so schön und sowas. Und das geht mit der hier schon viel, viel, viel, viel besser. Ist doch ein schönes Foto. Da muss nichts zu sagen. Man kann auch schön reinzoomen, das heißt, ich kann nebenan ins Stadtarchiv? Nee, ist das das Stadtarchiv? Genau. Reinzoomen und auf die Schreibtische gucken. Machst du das? Machst du so einen Quatsch? Nein, mache ich natürlich nicht, das war das Finanzamt. Bei der Kamera muss man den Blitz ausklappen, wenn man ihn haben will, da ich aber so eigentlich ungern fotografiere mit Blitz. Mir ist Wumpe. Und ich habe auch kein Problem damit, eben mal die Kamera den Blitz ausfahren zu lassen. Ja. Ich habe kurzzeitig den Wunsch geäußert, ein Smartphone zu besitzen. Ja, bist aber wieder runter von dem Trip. Da bin ich ja runter von dem Trip. Weil? Nee. Ich habe ja auch ein Smartphone, da sind wir beim nächsten Gerät von Alcatel. Habe ich gar nicht gesprochen bislang, glaube ich. Du hast mal erwähnt gerade eben. Was? Du hast es vorhin erwähnt. Habe ich schon. Mhm. Um festzustellen, dass ich die meisten Apps gar nicht brauche und dass es mir auf den Keks geht, dass es sowieso dauernd aus ist. Also viel Strom verbraucht, so das. Ja, kannst mal sehen. Ja, und dann, nö. Ist nicht unbedingt mein ständiger Begleiter. Wie viele Handys hast du mittlerweile? Die nicht dein ständiger Begleiter sind? 3. Weil Carsten hat diverse Handys und diverse Karten. Trotz allem. Ich habe weniger als du. Das heißt weniger als ich. Ich habe nur. Du hast in deiner Box da diverse Handys drin. Ja, aber ich nutze nur ein Handy und es ist immer an. Zwar nicht immer auf laut, aber es ist immer an. Und ich rufe auch zurück. Manchmal. Ja, ich will ja nicht so penetrant dauernd erreichbar sein. Ich muss ja, weil sonst glaubt meine Familie, ich bin tot. Mark Medlock hört auf zu singen. Nein! Wie schrecklich. Macht er jetzt im Altenheim weiter, oder? Ja. Ganz große Neuigkeiten. Ab September macht er ein Fitnessstudio. Bei mir im Büro quasi direkt auf. Also unter deinem Büro? Unter meinem Büro. Und ich freue mich drauf, jeden Abend meine Kollegen am Schwitzen zu treffen. Und welchen peinlichen Kursen du bist. Da geht doch keiner von deinen Kollegen hin. Die gehen alle hin. Haben sie schon gesagt? Das haben alle nicht dazu geäußert, dass die auf jeden Fall alle hingehen wollen. Warum? Weil es ja total praktisch ist. Das heißt, du hast 15 Euro fürs Ganze. Ach so. Und du kannst dann jederzeit hin. Genau, bevor der Auto oder nach der Arbeit oder mit der Mittagspause. Also generell fangt ihr jetzt einfach mal später an. Ja. Nein, oder hören früher auf. Ja, das wird oder das Betriebsklima deutlich verbessern. Ja, aber wenn alle fitter und haben bessere Laune, ist doch optimal. Und arbeiten weniger. Und unser Betriebsrat hat sich schon in Verbindung gesetzt mit dem Fitnessstudio, dass wir... Noch günstiger. Das ja, Leute, wohl so, ja. Schön, wie wir die einzigen Kunden sein, das Ganze noch günstiger. Deswegen sind sie da reingezogen worden. Ich denke auch. Bietet sich auch an. Es gibt einen Trampolinkurs. Ein Trampeltierkurs. Trampolin. Du kannst, machst irgendwelche Übungen auf dem Trampolin. Ja, wie schön. Irgendwelche Übungen, das ist auch so. Oh, ich bin im Fitnessstudio, mach irgendwelche Übungen. Ja, auf dem Trampolin. Auf dem Trampolin, ne? Das ist super. Ja, ist super. Din, din, din, din, din, din. Wo bleibt die Pizza? Ich hab Hunger. Wo bleibt die Pizza? Ich hab Hunger. Irgendwelche Übungen. Ich habe eben auch ein Foto geschossen. Ah, da ist es. Das wollte ich noch verposten. Die Alcatel. Das Alcatel One Touch, irgendwas. Smartphone hat 3,5 Megapixel. Und eine schlechte Kamera. Das heißt, es macht zwar einigermaßen Spaß, ihr Instagram so zu machen, aber also die Kamera, die Fotos sind schon sehr unscharf. Das muss man schon irgendwie so sagen. Wer da meckern will, kann das gerne tun. Dafür ist es halt natürlich ein billiges Smartphone. Das alles so kann, aber halt nicht so sonderlich prickelnd. Also ich habe hier irgendwelche Mülltonnen aufgenommen. Also diese klassischen Bahnhofsmülltonnen. Und den großen Schriftzug, den kann man da eigentlich nicht lesen. Aber vielleicht finde ich ja irgendeinen einen Bildfilter, bei dem das nicht so auffällt. Ich hätte ja gerne einen Bildfilter, der so Leinwand nachäfft. Würde was macht? Leinwand nachäfft. Also GIMP kann das, kannst halt so sagen. Ich hätte gerne ein Leinwandmuster und dann kriegst du halt so ein kraxeliges Muster. Und damit rettest du noch ein paar Grafiken. So, als ob das so gewollt wäre, dass ich so scheiße aussehe. Okay. Und hierfür nehme ich jetzt mal... So. Lo-Fi. Okay. Vielleicht ist auch nur die Grafikdarstellung, die hier nicht so toll ist, aber eigentlich sind die Fotos mal wirklich nicht so prickelnd. Also schreiben wir jetzt mal hin, wo das gewesen ist. Das ist in Duisburg. HBF. Ich fahre zwar dauernd durch Duisburg, aber in Duisburg selber ist auch keine. War ich schon lange nicht mehr. Ist jetzt auch keine nennenswerte. Jens habe ich mal besucht damals. Welchen Jens? Jens E aus I. Aus E? Jens E aus Pizza. I. Pizza ist da. Und du wunderschöne Klingel? Ja, Jens hat mal. Die Pizza ist verschlungen. Oh ja. Meine war nicht scharf. Meine war. Der Teig war ein bisschen fettig. Also von unten. Aber bei manchen Italienern ist es ja Qualitätsmerkmal, ne? Oh ja. Dafür war der Teig aber auch nicht sonderlich dünn. Die Paprika haben das Ganze bei mir ein bisschen matschig gemacht. Also von daher, ja. Bei mir waren ganze Hähnchenstücke drauf, einfach nur. Das hat mich so ein bisschen gekillt. War zu viel, oder was? Ja. Und weil das Wetter so schön ist, gucken wir, was im Fernsehen läuft. So. Von hier aus schöne Grüße an Rüdiger beim Bürodienst, der es freundlicherweise heute bei mir übernommen hat. Gestern habe ich tatsächlich I'm a Legend gesehen, weil die Dingens... Hast du den noch nie geguckt? Nein. Ich war dann viel zu gruselig, deswegen habe ich ihn nicht gesehen. Also ich hab den schon mal angefangen zu gucken. Die Freundin von Anni hat den ja so empfohlen, der wäre so toll. Ja, die war aber nicht ganz komisch. Ich fand den eher langweilig, den Film. Also nö, also irgendwas dreht sich zum Ende, aber... Aber es stimmt nicht, Mann, ist das nicht so ein aussichtsloser Film? Der wird schon tausendmal verfilmt, habe ich gedacht. Das ist einer der Filme, die am meisten verfilmt wurden. Fünfmal. Unvergessliche Bilder. Ja. Am Ende stimmt er doch gar nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Das hat doch jedenfalls kein Happy End. Da kommt doch irgendeine andere Frau ins Spiel. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt... Ich habe den Film jetzt nicht so gut verfolgt. Das mag eine Halluzination gewesen sein. Oder nicht. Da fand ich den schon zu langweilig, um inhaltlich noch wirklich zu folgen. So, dafür kommt heute Abend Allein unter Schülern eine großartige Komödie mit dem unverkrampften Hannes Jennecke. Unverkrampft, dass ich nicht lache. Tod auf der Walz. Der Fuchs von Paris, Spionagedrama. Wir gucken ja nie ältere Filme, ne? Warum eigentlich nicht? Weiß ich nicht. Wir könnten, haben wir, das vierte haben wir auch gar nicht da, oder? Ich meine, wir haben es mit normalem Kabel. Aber es ist auch ein Hitler-Film, also von daher nicht für dich oder wie war's? Schnauf. Phenomenon, dieses Science-Fiction-Ding da. Ich habe allerdings noch, das könnten wir ja vielleicht mal gucken, eine Folge von Doctor Who. Doctor Who, das ist doch dieser, der in der Zeit rumreist. Ja, ne? Genau. Das war ganz witzig. Siehst du? Wir könnten Dr. Who gucken. Aber was ist denn mit Chuck passiert? Chuck habe ich noch nicht runtergeladen. Chuck hatte ich einigermaßen runtergeladen, bevor Windows bei dir durchgeknallt ist, weswegen ich es neu installiert habe. Und... Muss ich mal gucken. Wie weit jetzt schon zusätzlich was runtergeladen ist. Der Dicke läuft endlich Prinzessin. Der Dicke läuft endlich Prinzessin? Der Dicke läuft mit Dieter Pfaff. Was mich wundert, ist, dass das der Dicke immer so 45 Minuten Folgen sind. Das finde ich ja eher langweilig. Die Simpsons Staffel 18. Unterschieden. CSI Miami. Ist aber auch geht immer langweiliger eigentlich, oder? Ja. Irgendwann hat man sie wirklich geschnallt. Eine Frage: Warum bekomme ich bei Facebook immer die Werbung für Schwangere und Mütter? Wie die Werbung? Also die haben hier immer diese personifizierte Werbung an den Seiten. Diese. Ich nicht. Ich habe einen Werbeblocker. Ja, okay, aber ich bin jetzt hier in der Windows drauf gerade. Und da habe ich komischerweise, eine Zeit lang habe ich es für tschechische Schwangere bekommen. Mittlerweile sind wir schon bei deutschen Schwangeren angelangt, aber immer noch bei Schwangeren. Wie kommt das hier drauf? Du und ich, wir wissen es nicht. Zu Hause im Glück. Ich gucke ja diese ganzen Soap-Dokus alle gar nicht. Ist aber ein Tipp hier, soll man scheinbar mal gucken. Der Hundeprofi. Der Hundeprofi. Kommissar La Brea. Und Tod auf der Walz. Also gucken wir irgendwie, versuchen wir mal Chuck zu gucken und Dr. Who. Und damit geht ein launischer Podcast zu Ende, bei dem wir schön gegessen haben, schön unser Zweijähriges gefeiert haben. Warum denn launisch? Ich war ein bisschen K.O. heute, aber... Naja. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dies war eine Produktion von Schneckenradio.de.